Drittens, körperliche Tätigkeiten und Zustände. Der Atem geht wieder freier. Spiritus liberius incipit meari. Den Atem anhalten. Spiritum continere. Animam continere. In einem Atem hersagen. Uno spiritu pronuntiare. Nicht einen Augenblick Atem schöpfen. Ne punctum quidem temporis respirare. Die natürlichen Bedürfnisse befriedigen. Implere natura desideria. Sich pflegen. Corpus curare. Durst haben. Durst leiden. Sitire. Siti premi. Siti ardere. Seinen Durst löschen. Expliere. Expliere sitim. Restingure sitim. Pellere sitim. Sedare sitim. Vor Durst sterben. Siti inicari. Siti consumi. Siti conficci. Hunger haben. Hunger leiden. Isurire. Fame laborare. Fame premi. Fame urgere. Seinen Hunger stillen. Famem expliere. Famem pellere. Famem depellere. Den äußersten Hunger stillen. Extremam famem sustentare. Jemand wechselt die Farbe. Color immutator aliqui. Auf jeden Körper einwirken, auf den Körper einwirken. Corpus movere. Den ganzen menschlichen Organismus begreifen. Totam hominis fabricationem perspicere. Gesundheit und Krankheit. Wie geht es dir? Ut valis. Quid agis? Ut se habent res tuae? Quo loco res tuae sunt? Es geht mir schon etwas besser. Miliuscule est mihi. Gesund sein. Valere. Recti valere. Bona. Integra valitudine esse. Bona. Oder integra valitudine uti. Uns ist kannibalisch wohl. Immaniter nobis bene est. für seine Gesundheit sorgen. Vuole tu di ni servire. Vuole tu di ne consulare. Bei jemandem Heilung für etwas suchen. Medicinam alicuius repetere ab aliquo. Ein anderes Heilverfahren anwenden. Aliam curationem atibere ad aliquid. Aliam curationem admovere ad aliquid. Etwas fördert meine Genesung. Conducit aliquid volitudini miei. Mit frischer Kraft. Redintegratis viribus. Mit ungeschwächten Kräften. Viribus integris. Viribus in libatis. Tag für Tag an Kraft gewinnen. In dies magis convaliscere. Neue Kräfte für etwas gewinnen. Recreare ad aliquid. Alle seine Kräfte anstrengen. Omnis suos nervus contendere. Omnibus nervis coniti. Omnibus nervis contendere. Zu Kräften kommen. Convalescere. Bene confirmare. Alt werden und an Kraft verlieren. Consenescere. Alle Kräfte lähmen durch etwas. Omnis nervus incidere aliqua re. Omnis nervus exsicare. Krank werden. In morbum incidere. In morbum dilabi. Morbo affici. Morbo temptari. Krank sein. Aigrottare. Aigrottum esse. Sich eine Krankheit zuziehen. In eine schwere Krankheit fallen. Morbum contrahere. In morbum indicere. In morbum delabi. Gravi morbo implicare. Aufs Krankenbett geworfen werden. Morbo ad fliegi. Von einer Krankheit genesen. Ex morbo convalescere. Von einer langwierigen und gefährlichen Krankheit genesen. Ex longinquitate gravissimi morbi recreari. Von einer Krankheit dahingerafft werden. Morbo extingui. Morbo absumi. Außerordentliche Schwäche des Körpers. Viris admodum attenuatae. an jemandes Aufkommen zweifeln. Disperare aliquius vitam. Sich mit Unpässlichkeit entschuldigen. Valetudinem excusare. Dahinsiechen. Aegro corpore laborare. Eine Krankheit vertreiben. Depellere morbum. Removere morbum. Tollere morbum. Levare morbum. Vim morbi relevare. Eine Krankheit wird gefährlich. Ingravescit morbus. Fast ohne Besinnung. Mentis vix compos. Die Besinnung verlieren. Animo linqui. Animo exanimari. Wieder zur Besinnung kommen. Acere dire. Ohne alle Besinnung daliegen. Sine mente ac sine ullo sensu jacere. Jemanden die Besinnung rauben. Sensum excutere aliqui. Teilweise gelähmt sein. Parte membrorum captum esse. Sich krank stellen, den Kranken spielen. Aegrum simulare. Die Schäden, an denen der Staat krankt, heilen. Mederi rebus ex quibus laboratoris publica. Eine Wunde erhalten. Vulnus ac Cypre. Vulnus ex Cypre. Wunden vorn auf der Brust. Vulnere adverso corpore accepta. Einem eine Wunde schlagen. Vulnus inferre aliqui. Vulnus infligere aliqui. Vulnere percutere aliquem. Plagam infligere aliqui. Mit Wunden bedeckt werden. Vulneribus confici. Seine eigenen Wunden wieder aufreißen. Vulneribus suis manus afferre. Die geheilten Wunden brechen wieder auf. Quae consanuerunt, recrudescunt. Die alten Wunden des Staates wieder aufreißen. Praeterita republicae fata refricare.